Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Und ich bin Oliver. Ja, das ist ja mal ein Ding, da sind wir wieder. Unglaublich. Ja, wir haben es versprochen, diese Woche sind wir wieder da und wir sind wieder da. Wir haben ein volles Programm mitgebracht. Ja, heute wird es richtig voll. Wir haben 4 Veranstaltungen inzwischen hinter uns, die wir heute besprechen wollen. Kurz vielleicht schon mal als Teaser zur Ankündigung. Wir haben einerseits die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Auch besser bekannt als Airplane. Ja, dann haben wir unsere völlig originäre Veranstaltung. Nein, ich habe nicht ordinär gesagt, um das gleich den Witz vorwegzunehmen. 40 Jahre Uni Paderborn, den Kurzfilmabend mit Perlen aus unserem Archiv. Dann haben wir Italienisch für Anfänger und wir haben unsere Halloween-Horrornacht. Mit 2 Filmen. Mit 2 Filmen, ja. Ja, 4 Veranstaltungen, die Filme lassen sich kaum zählen. Ja, das ist... Und unterschiedlicher könnten die Filme auch nicht ausfallen. Das stimmt. Wir haben zwischen Horror wie Scream zu Italienisch für Anfänger und Slapstick aus den 20ern bis 50ern ungefähr. Klamauk wie Airplane. Und ja, das alles subsumiert unter Komödie. Zumindest hier in unserem Programm. Lachende Körper, genauer gesagt. Was es mich an das Gewinnspiel erinnert, gleich zu Anfang. Wir haben immer noch das Gewinnspiel Lachende Körper offen. Genau. Noch bis Weihnachten könnt ihr uns einschicken, alles, was euch zum Thema lachende Körper einfällt. Noch gibt es keine Einsendung, also die Chance, dass ihr gewinnt, ist immer noch. Das hättest du ja nicht verraten müssen. Nee, ich glaube, es gibt ein bisschen... Okay, also es geht noch. Ja, ja, Anreiz. Ist noch was offen. Ja? blickkontakt.pb@live.de. Ja, und dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein im ersten Film. Steigen wir ein, bevor wir aussteigen. Der erste Film, Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja. Ich sammle schon die ganze Zeit, wenn mal einer von euch was sagt. Also, Airplane. Vielleicht sagen wir erstmal was zur Vorführung, also zur Vorstellung an sich. Die habe ich nämlich sehr warm und sehr positiv wahrgenommen. Ja, das stimmt. Also es war gut gefüllt. Und vor allem haben die Leute an den richtigen Stellen gelacht, was ja auch nicht immer der Fall ist. Das und viel gelacht. Und viel gelacht, was natürlich bei so einem Film auch schön ist, wenn er funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die meisten ihn sogar schon kannten, wenn sie ins Kino gegangen sind. Das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall, wahrscheinlich kennt jeder irgendeinen Film von dem Zuckers und dem Abrahams. Ja, entweder Hotshots oder Nackte Kanone und der Humor ist ja sehr ähnlich gestrickt. Ja, wobei der natürlich hier noch nicht ganz so exponiert ist. Also ich finde, dass Airplane noch irgendwie ein bisschen taktiler ist. Ich würde aber auch sagen, dass das Ganze noch eine Portion mehr Charme hat als viele der späteren. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass zum Beispiel die erste Nackte Kanone oder der erste Hotshots keinen Charme hat. Ich meine jetzt eigentlich vor allem auch ab Hotshots 2. Den ich aber auch noch sagen. Ziemlich cool finde. Ja, aber ich finde, da wird schon relativ... Es wird irgendwann blödelt sich das kaputt. Das ist schon richtig. Ja, ich finde einfach, stilistisch läuft das Ganze irgendwann so ein bisschen auf eine Nummernrevue. Also auf eine echte Nummernrevue hinaus. So. Ja. Wobei, ist das nicht schon bei Airplane? Ja, aber es ist noch... Haben sie ja nur eine Staffage an Gags am Laufband produziert. Ja, aber das ist ja nun trotzdem, ist das ja irgendwie hier noch so, dass das, dass die mit den Gags vorsichtig sind. Also hatte ich so das Gefühl, wenn ich sie vergleiche mit den anderen, dass die... Vorsichtig? Ja, dass die sagen... Ne, das ist irgendwie noch, dass der noch nicht so überdreht ist, wie die nachher werden. Also er ist auch völlig überdreht, keine Frage. Aber noch nicht in dem Maße, finde ich, wie das später der Fall wurde. Ich finde es einfach ziemlich bezeichnend, dass sie sich wirklich an diesem einen Film abarbeiten. An diesem Katastrophenfilm aus den 50ern, den sie sich als Blaupause genommen haben, diesem B-Movie, haben sie sich wirklich das Skript vorgenommen und sich daran verblödet. Abgearbeitet. Mhm. Also das ist eigentlich mehr oder weniger... immer noch irgendwie rein theoretisch diesem Genre zuzurechnen, nur dass es natürlich eine echte handfeste Parodie ist. Ja. Aber alle späteren Filme ab Hotshots und vor allem Hotshots 2, finde ich, geht halt schon sehr in die Richtung, wie aktuelle Parodien auch funktionieren. Dass du quasi einen Ausgangspunkt hast, also einen Film und dann als alles Startpunkt, andere mit reinschusterst, so, ne? Also nicht nur so eine Gag-Partitur entwerfst, sondern auch so eine Collage aus den unterschiedlichsten Filmgenres. Was ja auch schon in Airplane so ein bisschen mit drin ist. Da werden auch so 3, 4, 5 andere Filme mit veralbert. Aber so als Sidekicks und noch nicht so, dass man irgendwie den Fokus auf den einzelnen Film gar nicht mehr erkennt. Ja, das ist halt kulturell gerade irgendwie im Blickwinkel war, wie diese Saturday Night Live Parodie zum Beispiel. Und generell spielt der Film ja auch so ein bisschen mit dieser, mit der Popkultur im Allgemeinen, wie dieser Disco-Gag. Ja, wir haben aber überhaupt nicht den Inhalt des Films diesmal festgestellt. Also das haben wir in dieser Folge völlig übergangen bisher. Wer möchte das denn? Wer ist denn unsere Exposition? Ja, ist ja gut. Also, wir haben das ja eben schon anklingen lassen, eine Parodie auf einen Flugzeugkatastrophenfilm, der aus den 50ern ist. Es geht um einen Flug, auf dem alles Mögliche schief geht. Also irgendwie die Hälfte der Besatzung hat einen verdorbenen Fisch gegessen. Dadurch fallen alle möglichen Leute aus. Und am Ende muss dann ein Kampfpilot, der seit einem Absturz im Vietnamkrieg unter Flugangst leidet, und eine Stewardess, die auch seine Ex-Flamme ist, müssen zusammen dieses Flugzeug dann landen, und das passiert nicht ohne Pannen. Das ist, glaube ich, so ganz knapp gesagt. Ja, man muss natürlich sagen, dass, obwohl die sich diesen Film aus den 50ern da vorgenommen haben, gerade in den späten 70ern, wo dieser Film entstanden ist, das Katastrophenfilm-Genre auf einen neuen Höhepunkt angelangt war. Airport. Aber die Handlung, auch wenn wir sie so spät erwähnt haben, ist ja auch gar nicht so von zentraler Bedeutung für diesen Banane. Film. Die Handlung ist total Banane eigentlich. Man muss ja nur einfach nur eine Geschichte finden, wo man zahlreiche Gags einbetten kann, und das haben sie geschafft. Ja. Ja, ist schon ganz interessant, dass sie halt aus diesem Kentucky Fried Theater Bereich eigentlich kommen. Also sie hatten ja dieses Theater, wo sie Werbespots veralbert haben und das dann irgendwann zu Kentucky Fried Movie umgeschustert haben, also das Drehbuch dazu geschrieben haben, selber aber mit diesem Film sehr unglücklich waren. Und Airplane eigentlich mehr als ein zweiter Versuch angelegt war. Der da war ja eine ganze Welle losgetreten hat. Die haben ja nachher das Konzept auch so geändert, dass die Sache mit den Werbespots völlig rausgeflogen ist. Mm. Aber ursprünglich sollte das halt auch schon so eine Art Sketch-Revue werden, die aus, wie Kentucky Fried Movie, halt aus verschiedenen Elementen so eine Art Zapping-Erlebnis eigentlich darstellen sollte. Ja. Deswegen könnte man vielleicht sagen, dass das in diesem Grundgerüst schon angelegt ist, was wir gerade hatten. Ja, diese Weiterentwicklung zu Hot Shots 2, wie du es gemeint hast, dass da dann wirklich die Nummernrevue ist. Wobei ich dann noch den Schritt weitergehen will, und Hot Shots 2 hat noch nicht die Filme so zur Grundlage als Parodie genommen, wie es später dann Scary Movie gemacht hat. Vor allem jeder weitere Scary Movie-Teil ist ja dann so weit gegangen, dass sie die Originalschauplätze wirklich 1:1 verwendet haben. Sie sind ja quasi an das Sets vom Originalfilm gefahren und haben einfach andere Schauspieler reingesetzt und die dann etwas veralbern lassen. Das war aber Hot Shots 2 auch noch nicht der Fall. Die Sets wirkten nicht 1:1 also, wie aus dem Original. Hot Shots 2 ist ja, wenn ich mich an den richtig erinnere, und den habe ich schon einige Zeit nicht mehr gesehen, ist der doch im Schwerpunkt auf Apocalypse Now angespielt, oder? Im Schwerpunkt würde ich nicht sagen. Der Film shiftet halt auch schon wahnsinnig. Rambo. Rambo 3 würde ich eher als Grundgerüst nehmen. Okay. Aber es waren keine Sets, welche man eindeutig den jeweiligen Filmen zuordnen konnte. Also bei Scary Movie 3 oder 4 gab es dann 10, welche eindeutig auf Krieg der Welten rekurrierten oder The Dipod, ja. Ja, genau. Also manche Filme, Ring, das war ja absolut 1:1, diese Brunnen, welche da gesehen werden. Ja. Und das war dann noch eine das Nummer stimmt schon, höher. Das stimmt schon. Also das war bei Hot Shots noch ein Stück weiter, das stimmt, ja. Und da wird es dann auch irgendwann ideenlos, wenn man wirklich das Original nur noch verwendet und dadurch dann einfach ersetzt, weil man etwas schafft, was das man nicht erwartet. An Hot Shots 1 denken, der ja Top Gun veralbert, der ja auch zu großen Teilen auf einem Flugzeugträger spielt. Ja, aber es sind immer nur einzelne Szenen, es sind nie die gleichen Kulissen. Naja. Also ich finde, bei Hot Shots ist immer so, dass man viele Filme anschneidet, aber nie sich explizit auf einen Film bezieht. Also bei Scary Movie gab es immer so 2-3 Hauptfilme, welche hier zusammengemixt worden sind in der Story, welche dann veralbert worden sind. Und dann vielleicht noch ein paar 3-4 Filme, welche noch so kurz erwähnt worden sind, wo man ein paar Szenen rausgenommen hat. Und bei Hot Shots sind es immer generell so ein Mischmasch gewesen und man konnte sich nie darauf einigen, das ist der Film, wo jetzt alles drauf baut. Sondern nur so eine grobe Vorlage, so eine Blaupause, wie bei Airplane schon, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, vorher ging es halt mehr darum, den Zuschauer mehr oder weniger unbewusst auf gewohntes Terrain zu schleusen. Genau. Also du siehst ja quasi diesen Film an, dieser Film erinnert dich vielleicht an einen anderen Film, ganz grob, wie Hot Shots, so ähnlich wie Top Gun. Trotzdem, es gab ja auch ohne Ende Rip-Offs von Top Gun, genau. Also der Stier in der Adler und so weiter. Deswegen denkst du dir noch nicht allzu viel dabei und plötzlich bist du in einer Situation, die definitiv an einen anderen Film mehr als gemahnt. Also es ist schon vollkommen dieser andere Film im Grunde, aber trotzdem ist es nicht so eindeutig, dass du sagst, das ist er jetzt. Ja, dass der andere Film da reinbricht und ja im Grunde die eigentliche Handlung außer Kraft setzt. Ja, Ja, und das ist ja später nach den Scary-Movie-Filmen, diese ganzen Fantastic-Movie und Superhero-Movie, das ist ja absolut drauf angelegt, auf die einzelnen Filme, und es geht ja auch immer näher auf die Popkultur zurück. Das bedeutet, Filme werden ja schon produziert, die Parodien, da ist der andere Film gerade im Kino gewesen, wie bei Beileid. Da hat man ja gerade Twilight in Hype genommen und ein Jahr später kam sofort die Parodie. Ja, meine Frau, die Spartaner und ich und solche Geschichten. Ja, genau, die solche Filme, die sind quasi gleichzeitig mit dem quasi Paten. Und das ist ja Charme allein bei den von Airplane oder Nackte Kanone, dass die eben auf Filme rekurrieren, welche nicht direkt nur aus der Populärkultur der aktuellen Zeit spielen, sondern auch auf ältere Werke noch anspielen. Ja, und Gags, die eben auch einfach so funktionieren. Genau. Die zeitlos laufen. Zeitlose Gags. Glaube ich, genau der Punkt, dass dieser Klamauk ein zeitloser Klamauk ist. Ja. Und die Gags, welche im Hintergrund laufen, welche auch nicht unbedingt auf irgendwelche Filme dann immer anspielen, sondern einfach nur lustig sind, weil sie so stumpf sind teilweise. Ja, vor allem diese total anarchistischen Marx Brothers ähnlichen Gags. Allein die ganzen Wortspiel-Puns, für die sie ja irgendwie auch ziemlich bekannt sind. Ne? Kein Grund zur Veranlassung. Ja, ursprünglich wollten sie Airplane wirklich auch in den 50ern ansiedeln. Das Studio war dagegen, die wollten halt lieber einen aktuellen Bezug zur aktuellen Katastrophenfilm-Thematik. Aber das lässt schon darauf schließen, dass es ihnen eigentlich mehr darum ging, allgemein, wie du schon meintest, so viele Gags wie möglich in eine relativ komprimierte Laufzeit irgendwie zu zwängen. Wobei ich aber auch dieses Vorgehen finde ich ja ganz spannend, dass man den Film erstmal so quasi im Probelauf mit dem Film macht und dann hinterher alles, was nicht funktioniert, wieder rauskürzt. Wobei ich gehe davon aus, dass bestimmt manche Gags heute auch noch funktionieren, wenn welche rausgeschnitten worden sind, weil die haben das ja aufgrund von Testvorführungen, wo, keine Ahnung, 300 Leute waren oder 400. Hm. Und diese 400 Leute haben dann natürlich dann für uns selektiert. Ja, also vielleicht wären da Gags dabei gewesen, welche sogar noch besser gewesen wären, als welche manche im Film sind. Ja, ja. Die Gefahr besteht auch. Das werden wir bei jeder Selektion ist irgendwie, letztendlich fragt man sich, was überhaupt. Weil auch wenn der Film so viele Gags besaß, gab es dennoch Gags, welche bei mir überhaupt nicht mehr funktionierten. Entweder weil sie schon mittlerweile so oft veralbert worden sind. Damals war es vielleicht neu, aber mittlerweile habe ich es so oft gesehen, dass es für mich nicht mehr lustig war. Oder manche Gags, welche von einfach so nicht bei mir funktioniert haben. Zum Beispiel, oder weil ich noch am Lachen war vom letzten Gag und mich gar nicht auf den neuen einlassen. Bei mir hat ja zum Beispiel dieser Alfred-Drinking-Problem-Witz überhaupt nicht gezündet. Auch weil ich ihn überhaupt in der Synchronisation überhaupt nicht begriffen habe. Ja, genau. Also deshalb. Aber auch sonst hätte ich den nicht witzig gefunden. Also, ja, stimmt. Sonst wär's. Ich habe ein Trinkproblem und dann kippt er sich das ins Gesicht. Ist jetzt nicht, finde ich jetzt kein Renner über Jahrhunderte. Ich finde das lustig. Aber das könnten wir mal so als Anlass nehmen, einfach mal so ein paar lustige Momente vielleicht so zu rekapitulieren. Ja, ich finde zum Beispiel auch wahnsinnig witzig, wenn Leslie Nielsen nachher immer wieder reinkommt und immer wieder sagt, viel Glück, wir alle zählen auf euch. Das sage ich jede Minute einmal. Völlig abwegig. Wobei ich da das irgendwann ausgereizt fand, aber wie gesagt, da ist ja jeden für jeden anders. Bei mir kam das beim dritten Mal erst richtig raus. Ja, aufgrund der Wiederholung. Das ja, ist dann natürlich, das ist ein repetitiver Witz dann. Das dritte Mal ist vor allem so lustig, weil wir da schon längst unten sind. Und alles ist schon überstanden. Und ich glaube, die witzigste Stelle im ganzen Film, finde ich, ist, wenn die losfliegen und im Cockpit die drei, Clarence, Roger und der dritte, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Over. Clarence, Roger und Over. Warum sitzen? Clarence, Over. Hä? Was da, Roger? Hä? Ja, oder auch, ob sie das Licht anschalten sollen oder nein, das machen wir nicht, weil damit rechnen sie. Das ist auch so. Ja, super funktioniert. Das Tolle ist halt, dass es für die Charaktere, und darauf sind die ganzen späteren Parodien aufgebaut, dass es für die Charaktere halt keinen Humor gibt. Die spielen das total normal. Das ist total normal, ist das für die scheinbar, diese Welt, in der sie da rumhampeln. Und sie haben ja auch wirklich fast ausschließlich Schauspieler gecastet, die überhaupt nicht für Komödien bekannt waren. Nee, wobei das sich nachher natürlich irgendwie relativiert, wenn man Leslie Nielsen, der hier noch als erster Schauspieler bekannt ist, immer wieder besetzt, dann ist spätestens bei Scary Movie 3 ist der nur noch als Klamauk-Onkel bekannt. Genau, und da fängt er schon an zu lachen oder zu schmunzeln, wenn Leslie Nielsen überhaupt auftritt. Und genau, so bin ich auch nur mit Leslie Nielsen sozialisiert. Ja, quasi. Klar, ich kenne ihn nur als die vertrottelte Autorität. Weil wir in der zweiten Generation mit diesem dritten Generation. Mindestens. Ja, aber ich habe erst vor einem Jahr dann Alarm im Weltall gesehen mit Leslie Nielsen und da habe ich ihn auch gar nicht erkannt, weil ich kannte ihn ja auch nur mit weißen Haaren. Ja. Ich dachte, er wäre so auf die Welt gekommen. Also, also, so wie Robert De Niro, der irgendwie auch nicht jung war oder so. Ja, weil Leslie Nielsen, der sah immer alt aus. Der sah auch schon in den 50ern alt aus, trotz der Haare. Ja, das stimmt. Ja. Der sah, glaube ich, mit 20 wie 40 aus. Einen wahnsinnig guten Witz fällt mir gerade auch noch ein aus dem Flugzeug. Das ist der, wo sie da am Strand liegen und er da erzählt, dass er morgen losfliegt soll. Und dann, wir fliegen morgen los und machen den Balkon fertig und dies und das. Und alle Hintergrundinformationen verrät. Und dann fragt sie ihn, wann kommst du denn wieder? Und er sagt, das darf ich dir nicht verraten, das ist Top Secret. Das war für mich auch einer der Wissen, weil die Pointe, also, kann man so die, Pointe die kam auch bei mir erst eine Minute später. Ja. Ist er, ja. Also, am großartigsten an dieser Szene, was dann auch irgendwie, wenn man den Film im Fernsehen sieht, gar nicht so wahrnimmt, sind die Fische im Hintergrund, die nach Luft schnappen. Die im Haar stecken, oder? Ja. Das ist aber bei vielen so optischen Gags so, dass die einfach im Fernsehen dann nicht mehr kommen. Ja, aber das sind eben auch Gags, die so gut, subtil ist das falsche Wort, aber die nicht zumindest so nicht so in dein Gesicht geschmissen werden, dass sie dir sofort auffallen. Die absolut im Hintergrund ablaufen. Ja, aber was heißt im Hintergrund? Die sind ja schon relativ präsent, ja, okay, die sind da, aber die sind halt irgendwie, die sind nicht der Fokus der Aufmerksamkeit, liegt nicht auf diesen Fischen. Du hast eben das Gefühl, dass du immer wieder neue Sachen entdecken könntest. Ja. Wohingegen bei vielen neuen Parodien die Gags so offensichtlich sind, dass du eigentlich schon bevor sie ausgespielt werden, weißt, worauf sie hinauslaufen. Ich glaube, weil die Macher auch routiniert sind, glaube ich. Ja. Weil die dann irgendwie... Wobei, es gibt da immer noch Filme, welche im Hintergrund auch mit Gags arbeiten, welche ich dann erst durch einen Audiokommentar wirklich gemerkt habe. Das war zum Beispiel bei Traumschiff Surprise, da war im Hintergrund mal so ein Fensterputzer, welcher so Fenster geputzt hat und hat dann immer so mit Wasser dran gesprüht. Und wenn man da genau hingeguckt hat, hat man gesehen, dass er ganz oben am Fenster, wo kein Mensch drankommt, so ein XXO-Spiel wegmacht. Ja, das also habe ich gesehen. Also ja, das kenne ich. Da achtet man ja auch nicht direkt drauf. Also... Ich würde einfach sagen, das ist einfach zu routiniert sind die Leute geworden bei den Parodien und haben immer, das ist eine Fließbandarbeit gewesen. Ja, das glaube ich, bei Scary Movie und so auf jeden Fall nachher. Es ist halt interessant, dass man oftmals bei neuen Ausdrucksformen, auch im Film, immer so eine Phase hat, die einfach auch noch frisch wirkt. Also auch wenn man nach 30, 40 Jahren nochmal drauf guckt und es so viele Epigonen gab und das Ganze so verwässert wurde. Ich meine, trotzdem könnten die Gags nicht mehr so ziehen. Also allein wegen ihrer Gebundenheit an die Zeitgeschichte und so weiter. Aber trotzdem finde ich an sich ist schon irgendwie so eine Unverbrauchtheit noch in dem... Man spürt es auch dadurch, dass die Witze irgendwie noch, dass die Witze auch so gelebt werden. Also zum Beispiel nachher, wenn man das jetzt wirklich mal die späten Werke guckt, so Scary Movie 3, Scary Movie 4, da werden Witze ja recycelt. Da taucht irgendein bestimmter Witz immer wieder auf. Zum Beispiel, dass Leslie Nielsen irgendwie sich immer die Kleidung weghext in Scary Movie oder solche Geschichten. Das passiert ja wirklich im dritten passiert das, im vierten passiert das. Das war schon bei Nacht der Kanone zum Teil, dass da Witze von Airplane so ja, anders... Ja, nochmal wieder auftauchen, das stimmt schon. In anderer Form wieder auftauchen. Aber nicht so eklatant immer wieder recycelt werden. Das stimmt. Sondern mal ein Witz irgendwie wieder auftaucht. Stewardess, ich glaube, der Mann neben mir ist Arzt. Da habe ich das grobe Ohr. Visuelle Gags. Das ist wirklich ein visueller Gag, ja. Ja. Ja. Nein, aber wirklich, ich finde den, das fand ich, das ist ein wahnsinnig witziger Film, der auch nach 32 Jahren immer noch wahnsinnig witzig ist. Jo. Ja, wir haben nämlich nicht gesagt, der Film ist von 1980. Also. Richtig. Ja, ist auch so ein bisschen so auf dem letzten Stückchen der Gegenkultur der 60er und 70er so entstanden. Das letzte Hecheln praktisch. Also es werden ja auch die Hippies veralbert und früh Blockbuster mit Jaws, die Eröffnung. Wobei, ob man das speziell dann als Blockbuster Persiflage gesehen hat oder nur einfach, weil Jaws zu dem Zeitpunkt einfach der das angesagte war Film der war. Blockbuster, ja. Der Film Jaws wurde ja auch schon dann von Steven Spielberg selbst, wann war 1954? Früher, in 79, ne? 79 war. Und da, in dem Film, wurde schon am Anfang des Films auf der Weiße Hai rekurriert und haben so einen ähnlichen Gag gebracht wie in Airplane. Ja. Also, es war nicht neu, sich über den Film witzig zu machen. Steven Spielberg hat sich selbst in den Film lustig gemacht. Und mittlerweile ist ja bis im Jahr 2010 gibt es immer noch Filme, welche es darüber lustig machen. Genauso wie Star Wars mit Nein, ich bin dein Vater und so. Das ja, klar. Ist ja sowas von verbraucht, finde ich. Sogar die Kinder-Pinguin-Werbung macht jetzt Star Wars. Ne? Ja, es ist völlig, völlig gelutscht, aber... Aber die bringen es immer noch und manche lachen immer noch darüber und für mich unerklärlich. Freuen sich darüber. Ne? Das ist ja, also, ich erkenne also, was Wiedererkennungswert. Ne? Ja, aber das ist doch... Naja, wer wenig kennt, erkennt wenig wieder. Also das ja. Ist... Ne? Aber gut, belassen wir es dabei. Wollen wir noch... Wollen wir noch... nein. Ja. Wollen wir noch... Ach so. Wollen wir noch auf die Synchronisation eingehen? Das ist doch, Alex, das ist doch immer deine. Ja, ich würde sagen, die Synchro war in dem Fall also besser, als ich erwartet hätte. Markiere ich rot in meinem Kalender. Alex mag Synchro. Ja, magst du, also diese Synchro? Ich finde, diese Synchro hat den Film nicht ruiniert und das ist für eine Synchro halt schon ziemlich Oh, nicht ruiniert. Eine ziemlich gute Leistung, würde ich sagen. Also ein paar Gags, finde ich, sind trotzdem flöten gegangen. Klar, da gebe ich dir auch recht. Aber ich würde einfach sagen, eine Synchronisation ist immer Mittel zum Zweck und es gibt ja nicht jeden, welcher Englisch perfekt versteht und so. Und wenn er den auf Englisch gucken würde und vielleicht gar nicht mit Untertiteln, würde er 80% der Gags nicht verstehen, mit der Synchro gehen vielleicht aber nur 20% der Gags verloren. Also hat er immer noch ein gewisses... Ja, das ist natürlich ein komisches Argument, aber stimmt. Ja. Diese Grundsatzdiskussion müssen wir gar nicht erst anfangen. Nein, das ist richtig, aber wir müssen die Diskussion, warum überhaupt synchronisiert wird, jetzt wirklich nicht ausschlachten. Das ist auch, glaube ich, jetzt ein Thema, das man irgendwann anders besser führen kann. Da sollten wir vielleicht mal eine Special Edition zu machen, aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann... Da streiten wir uns ja eh nur, wenn wir auf einen Punkt kommen. Also das ist ja... Aber wir können ja mal an unsere Zuhörer diese Frage irgendwie... Was haltet ihr von Synchronisation? Da gewinnt ihr übrigens nichts, wenn ihr da antwortet. Das ist einfach nur so. Nee, ja, wir kriegen dann mal Impulse, weil wir streiten uns schon privat andauernd über darüber. Synchronisation, ja. Das ist... Aber wir haben das noch nie klar ausformuliert. Ich finde, wir sollten jeder klare Punkte fassen und dann können wir vortrefflich darüber diskutieren. Das können wir bei einem anderen Mal machen. Ich finde, das ist ein können wir auch im privaten Rahmen mit Bier... Zurück zum Thema. Wollen ja, noch irgendwas Schönes zu Airplane? Ich glaube, wir müssen nicht die traurige Kurve dieses Genres so nachvollziehen. Du meinst, das ist so tragisch auf die nächste, auf die Fortsetzung. Nachfolgerfilme. Dieses, wie heißt denn das? Der Downfall, der... Der Untergang. Downward Spiral, der Untergang. Der Niedergang. Der Niedergang. Die Niederkunft, was? Der Film war schwanger? Wollen wir jetzt einfach an dieser Stelle dann überleiten zum nächsten Event? Ja. Ja? Okay, das nächste Event war dann... Die 40 Jahre Uni Paderborn Kurzfilmnacht. Ne? Hier bei uns in der Uni mit Slapstick-Perlen aus unserem Archiv. Ja, das ist nicht so ganz richtig. Sondern? Da waren auch Slapstick-Filme dabei, aber da waren auch Tonfilm-Komödien dabei. Du hast recht, es war nicht nur Slapstick. Aber es waren auf jeden Fall komödiantische Perlen aus unserem Archiv. Für den Film kann ja auch vielleicht Alex noch... Ja, wir müssen aber zuvor, bevor du das machst, noch darauf hinweisen, dass wir den ganzen Laden zweimal gezeigt haben. Also es war keine einmalige Sache, sondern wir haben sie sogar, sie war dann zweimalige Sache. Und wir haben das Programm so ein bisschen variiert am zweiten Mal. Also eine experimentelle Note ist auf jeden Fall auch mit. Ja, ich denke, da sollten wir auch auf die Abend, also nachdem wir ein bisschen über die Filme geredet haben, auch noch auf den Abend eingehen. Aber erstmal kannst du gerne ein bisschen was zu dem Programm sagen. Ja, wir hatten halt diverse Super-8-Filme, die wir gezeigt haben. Und Super-8 ist ja ein Medium, das irgendwie sehr... mannigfaltig so aufgebaut ist, würde ich sagen. Also es gibt natürlich sogar komplette Filme auf Super 8, aber überwiegend ist ja für die Heimkinokultur damals Super 8 in sogenannten Digest-Versionen veröffentlicht worden. Also Ausschnitte aus Filmen praktisch. Und die haben tatsächlich an dem Abend auch nur zwei komplette Filme gezeigt. Cops von Buster Keaton und Wrong Again mit Laurel and Hardy. Wir hatten Fatty Arbuckle, was eigentlich ein Tonfilm war, was so von der Firma als Stummfilm verscheuert wurde, was aber mit unserer Musik ziemlich gut hingehauen hat, fand ich. Ja, wir haben das dann mit Musik unterlegt selber, also von der CD. Von einer DVD? Ja, von einer, okay. Die Ironie dabei ist ja, dass es eine DVD von Harold Lloyd gewesen ist, welcher im Programm überhaupt nie aufgetaucht ist. Aber es ist natürlich ein anderes Thema. Harold Lloyd ist in unserer Generation, in unserer vorherigen Generation fast ja verschollen, weil er die Filme nicht aufgeführt hat, nur so am Rande. Ja, fast verschollen ist vielleicht ein bisschen zu hart. Es gibt tatsächlich Komiker aus der stummen und frühen Tonfilmzeit, die völlig verschwunden sind. Das ist richtig. Ja, das ist... Aber es gibt zwei, drei Generationen, welche mit ohne Harold Lloyd komplett aufgewachsen sind, obwohl die Filme existiert haben und für alle zugänglich waren. Ja, das ist, das sei es, wie es wolle. Naja, das führt auch zu weit. Deswegen zurück zum Abend. Wie wir uns hier immer selber eindampfen. Ne? Also zurück zum Harold Lloyd-losen Abend. Genau. Die Musik war. Also Harold Lloyd gab es nicht, aber Chaplin gab es zum Beispiel. Mhm. Und zwar tatsächlich in einem etwas gekürzten Schmankerl namens The Waiter, der eigentlich The Rink heißt, wo irgendwie der Anfang kurioserweise fehlt, aber der Rest ist eigentlich einigermaßen. Ja, da fehlt eine ganze Menge eigentlich, oder? Aber ja, also im Grunde fehlt das meiste aus der Bedien. Ja, genau. Wo er der Waiter ist, das fehlte fast komplett. Aber wo er auf dem Ring ist, wie eigentlich der Originaltitel des Films lautet, und damit Rollschuhen rum... Aber das war, glaube ich, auch gekürzt, oder? Ist das nicht auch viel länger, wo die Leute dann nervt? Ja, es ist ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall länger als die Waiter-Szene. Ja, wobei die Waiter-Szene ja hier auch fast komplett gefehlt hat. Vor allem dieser Gag mit der Rein- und der Raustür von der Küche, der ja so immer wieder hätte kommen sollen und in dem Film nur so ganz eingedampft in unserem The Waiter irgendwie einmal und dann nicht mehr lustig. Ja, und dann halt diese beiden, also beim ersten Abend nur eine, im zweiten Abend zwei, dreiminütige Versionen von, auch von One-Readern, also von 14-minütigen Filmen, die aber so eigentlich ganz gut funktioniert haben, fand ich, In the Park und 1 AM. Ja, die haben beide funktioniert. Bei 1 AM, wo er besoffen in seiner Wohnung stolpert. Ja. Ach, er war betrunken. Ja, natürlich. Und er wollte doch erst einen Schlüssel haben. Und nachher sucht er sein Bett, weil das überhaupt nicht seine Wohnung war da. Ach so, ich habe immer nur von der Seite geguckt und zwischendurch war ich beschäftigt mit der Musik. Deswegen habe ich den Anfang irgendwie verpasst. Das wäre vielleicht dazu sagen, Oliver war ja unser DJ an dem Abend. Ich versucht habe, die Musik darunter zu legen, was manchmal gut geklappt hat und manchmal natürlich nicht perfekt harmoniert. Aber es ist eben sehr schwer. Ziemlich gut funktioniert, muss man echt sagen. Das war schon ziemlich klasse. Besser als total stumm die Filme zu zeigen. Das wäre total unklasse. Ja. Auch definitiv besser als die Fernsehverwurstung von vielen dieser, zumindest die Zeit, wo ich aufgewachsen bin, wo sie Laurel and Hardy noch in den öffentlich-rechtlichen völlig... Ja, bei uns lief das auf Kabel 1 dann ständig irgendwie mittags, am Sonnabend oder so. Ich habe fast nie was von Laurel and Hardy gesehen. Achso, ich ganz, ganz viel als Kind halt auf Kabel 1. Ich bin nur Chaplin und Lloyd jünger. Chaplin wenig, weil ich den immer doof fand. Und Lloyd, naja. Ja, davon Lloyd kenne ich fast so komplett lebenslänglich. Deswegen. Weiter geht's. Ja, also, du wolltest noch weiter ausführen, glaube ich. Also nochmal eben zu dem Tonfilm. Was ziemlich gut hingehauen hat, war dieser Ausschnitt aus dem Abbott & Costello-Film. Das war... The Noose Hangs High eigentlich, war bei uns Pinch Me Please, wo die beiden sich aus irgendwelchen Gründen, was aus dem Film nicht ersichtlich wird, verhaften lassen wollen. Ja. Aber das war ziemlich... Das war auch ziemlich witzig. Zeitlos auch. Also das würde heute noch funktionieren in der Komödie. Hat ja auch. Was aber nicht funktioniert hat, bei uns zumindest nicht, war der andere Turmstreifen, den wir da hatten. Das war... Monkey Business, der Marx Brothers. Das liegt, glaube ich, größtenteils wirklich daran, dass die Dialoge zu schnell waren. Ja, dass kein Mensch dass dieses den begriffen hat, ja. Aber davon leben die halt, von diesen Rapid-Fire-Dialog-Feuerwerken, die da abgehören. Ja, ja. Gut, also hatten wir ein breites Spektrum von Filmen. Ja, jetzt könnten wir... Bisschen auf den Abend noch eingehen, genau. Oder wollen wir doch auf Slapstick eingehen, als Humorart, als Körperhumor. Man kann auch zur Auswahl der Filme, weil dadurch, dass wir immer nur Schnipsel oder Zusammenschnitte oder Ähnliches gezeigt haben, befinden wir uns quasi wie, oder gibt es gewisse Ähnlichkeiten zu der aktuellen Clip-Generation, was bei YouTube hochgeladen wird. Und davon bin ich prinzipiell gar kein Fan. Das ist aber jetzt auch ein schiefer Vergleich. Nee, das würde ich gar nicht so als schief vergleichen, weil wenn man durch YouTube gibt es eben Filme, wo manche immer nur die besten Ausschnitte angucken oder einfach Filme reduzieren auf gewisse Clips, auf gewisse Längen und dadurch nicht das Gesamtwerk betrachten. Und ich versuche bei Filmen immer das Gesamtwerk zu sehen und nie nur einzelne Ausschnitte, weil einzelne Ausschnitte funktionieren nie wie im gesamten Film. Man braucht einfach einen Vorlauf und einen Nachlauf, auch für bestimmte Gags. Und das funktioniert in einem Zusammenschnitt auch nicht. Auch unabhängig vom Gags, generell für bestimmte Atmosphäre. Klar, man muss eine Atmosphäre aufbauen. Um klar, allgemein natürlich auch Atmosphäre, aber auch vor allem jetzt auch bei Gags. Wobei sich hier, darf ich kurz auf diesen Atmosphäre-Dings eingehen, vielleicht ein bisschen vorwegführen. Das finde ich ja, ist an diesen frühen Stummfilmen sowieso immer spannend. Die sind ja von ihrem Habitus und von der Art, wie sie daherkommen inzwischen. Dann, egal, ob man sie jetzt im Fernsehen abgefilmt sieht, oder ob wir sie jetzt hier wahnsinnig toll sogar auf Super 8 haben, entsteht die Atmosphäre ja schon durch das Fremdartige, das dem heutigen Zuschauer irgendwie da... Ja, aber das Fremdartige entsteht auch, wenn man sich einen kompletten Kurzfilm anguckt oder den kompletten Stummfilm. Ja, natürlich. Also das Besondere an dem Abend ist einfach, die Filme dann wirklich auf Film zu sehen, auf Super 8 und andere Materialien und nicht auf DVD einfach nur. Mhm. Der Nachteil ist für mich aber dann eben, dass man so gestückelte Versionen sieht, wie du es in der Einführung gesagt hattest. Wir befinden uns quasi so in einem Setting wie in den 70er Jahren und 80er Jahren, außer wenn man sich die Kopien anguckt. Das finde ich aber auch spannend. Wir haben hier halt so eine Art Quelle, ja, so eine historische Quelle. Wir sehen hier, wie in den 70er Jahren etwas gemacht wurde. Wir erfahren also nicht nur etwas über den Film der 20er und 30er und 40er und 50er, wo das gerade herkommt. Wir erfahren auch was aus den 70ern, nämlich wie in den 70ern ältere Filme rezipiert wurden. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber konsumiert gesagt, wurden, das fand ich, glaube ich ganz spannend. Ich glaube aber, dass das Publikum das nicht begriffen hat. Also das ohne jetzt unser Publikum da irgendwie zu verunglimpfen, ja, glaube ich, dass das eine Komponente ist, die sich nicht so wahnsinnig schnell erschließt. Ich glaube auch, das haben wir mit der Einführung mit zu verschulden, dass wir das noch stärker hätten. Wobei, das wurde in der Einführung eigentlich gut dargestellt. So würde ich das nicht sagen. Aber man muss ja auch erstmal einen Zugang haben. Die aktuelle Generation, und da sehe ich mich auch eingeschlossen, hat erstmal einen erschwerten Zugang zu Stummfilmen, weil wir nicht damit aufgewachsen sind. Man muss einfach mehr konsumieren und wenn man, umso mehr man konsumiert, umso mehr taucht man in diese Welt ab. Man muss sich darauf einlassen, dass man nicht das bekommt, was man gewohnt ist, was man vom Konsumfilm, vom Mainstreamfilm kennt. Man muss irgendwie, ist ja bei vielen Kulturfilmen so, das ist nur, ob du irgendwie jetzt was Altes guckst oder ob du was jenseits vom Mainstream guckst, was modern ist. Da ist es immer so, dass du ja deine Sehgewohnheiten zu Hause lassen musst, um den überhaupt als solchen an dich ranlassen zu können. Ja, das ist auch was, wo wir zu späterer Gelegenheit nochmal drauf zurückkommen können. Denke ich auch. Woran ich ganz gerne nochmal anschließen würde, ist das, was du gerade gesagt hast. Ich würde mich schon mutmaßen, also auf jeden Fall, ich finde, das ist ein valider Vergleich mit der aktuellen Clip-Generation. Valid, ja. Ja, sehr valide. Noch gültig sagen. Könnte ich, tue ich mal nicht. Würde aber sagen, dass es erstaunlich ist, dass es überhaupt noch funktioniert. Also dass es auch bei den aktuellen Clip-Gestücke funktioniert und dass es damals funktioniert hat, weil das war jetzt nur die gängige Praxis bei komischem Material. Bei dramatischem Material gab es auch Zusammenschnitte, aber das waren Zusammenschnitte, die also einen wesentlich größeren Rahmen des Films abgesteckt haben und versucht haben, noch so eine narrative Linie irgendwie... Ja, also die Gesamthandlung zu kondensieren. So, ne? Bei diesen Komödien haben sie ja wirklich nur einzelne... Witzig. Ja, einzelne Komplexe genommen, also einzelne Gags praktisch. Szenenabläufe, und die isoliert. Gadget. Genau, und die Frage ist, warum das bei Komödien überhaupt so gut funktioniert. Also dann müsste man sich vielleicht fragen, ob Komödien nicht per se was Episodisches haben. Das ist eine spannende Frage. Da müssten wir aber, glaube ich, auch die Komödien, die, ich weiß nicht, ob man jetzt Subgenres sagen sollte oder die unterschiedlichen Gattungen der Komödie, muss man das, glaube ich, differenziert betrachten. Wir haben immerhin schon frühen Slapstick und wir haben frühen und späten Tonfilm gezeigt. Das ist schon mal ein relativ großes Spektrum. Ja, wobei Tonfilm ja nicht per se irgendwie als Gattung zu betrachten ist. Tonfilm ist eine ganz andere Form von Film. Im Gegensatz, Tonfilm ist ja konträr zu Stummfilm, nicht konträr zu Slapstick-Stummfilm. Tonfilme sind ja, die wir hatten, sind ja sehr unterschiedlichen Genres zu verorten. Ne? Also das sind ja unterschiedliche Arten von Humor, die da laufen. Also das eine läuft ja wirklich über die Sprache als Mittel, ja, also den Monkey Business. Und der andere läuft ja mehr darüber, dass da eine absurde Situation dargestellt wird, in der die Sprache aber nur zur Situationsbeschreibung mitspielt. Also der Witz ist nicht im Wort. Also Ton und Bild gehen Hand in Hand, würde ich sagen. Dem müsste ich generell widersprechen eigentlich. Also ich finde schon, dass die beiden sich sehr ähneln, nur dass die Marx Brothers auf allen Zylindern feuern. Die haben sowohl visuellen als auch verbalen Humor, den sie eigentlich auch wirklich wie in Airplane ziemlich wild mischen. Und Abbott und Costello basieren mehr auf dieser... Man könnte sagen, auf der Commedia dell'arte vielleicht, also auf diesen Charaktertypus, den die beiden darstellen. Also sie sind ja so mehr in so einer Traditionslinie wie die Martin und Jerry Lewis oder Bob Hope und Bing Crosby und so weiter. Also zwei verschiedene Charaktere, die sich irgendwie ergänzen und abstoßen zugleich und dadurch so eine eigene Dynamik entwickeln. Ja. Man hört den beiden ja eigentlich auch wahnsinnig gerne zu beim Besprechen, völlig unabhängig von der Komik. Das ist einfach so ein natürlicher Fluss, der irgendwie durch die Komik so ein bisschen... angereichert wird. Ja. Okay, genau. Ja, ich verstehe, du überzeugst mich, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem finde ich aber, dass die unterschiedlich funktionieren. Das auf jeden Fall, ja. Und was auch wahnsinnig wichtig ist... Nein, das sagen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir im zweiten Block. Denn, haha, jetzt machen wir einen Cliffhanger. Wir splitten diese Folge auf und werden da zwei Folgen draus machen. Teil 2, also im Anschluss. Werden sie wirklich zurückkommen? Werden wir noch herausfinden, was Alex als so wichtig empfunden hat? Und ist es überhaupt wichtig, was Alex wichtig findet? Das alles in der nächsten Folge von Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast.